Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Volker Niggewöhner und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Unsere Sendung führt uns heute in die Zentralafrikanische Republik. Ein Land, das einerseits reich an Bodenschätzen und kultureller Vielfalt ist, andererseits aber von Gewalt und Unsicherheit geprägt. Wir sprechen über den unermüdlichen Einsatz der Kirche für Frieden und Versöhnung in diesem von Krisen heimgesuchten Land. Und zu Gast dafür ist Pater Moses Oti, ein Komboni-Missionar, der viele Jahre vor Ort tätig war. Hallo, guten Morgen, Pater Moses. Guten Morgen. Pater Moses, ja. Sie sind ein Komboni-Missionar, gebürtig aber aus Uganda. Sie haben hier in Innsbruck ganz in der Nähe studiert und wurden 2013 zum Priester geweiht. Und danach haben Sie fast 10 Jahre lang in der Zentralafrikanischen Republik gelebt. Warum gingen Sie dorthin? War das Ihre Wahl? Ja, vielen Dank für die Frage. Als Komboni-Missionar wird die Mission normalerweise im Dialog zugestellt und nicht gewählt. Ich habe in Innsbruck studiert bis 2011 und dann war ich ein paar Monate in Paris. Und seit Anfang 2012 dann war ich in der Zentralafrikanischen Republik dort tätig, schon als Diakon. Normalerweise bei uns die Oberen geben die Möglichkeit, dass man irgendwie dann in einem Land geschickt wird. Deswegen dann hat man zuerst vorgeschlagen, dass ich nach Togo gehe. Aber dann haben sie gesehen, dass es gab viel Not in der Zentralafrikanischen Republik. Deswegen hat man mich dorthin geschickt. Also es gab viel Not, aber es waren ja auch politisch sehr unruhige Zeiten. Es gab politische Unruhen und es gab auch einen Bürgerkrieg, den Sie hautnah erlebt haben. Wie war denn das für Sie? Ich bin dort 2012 angekommen. Die Lage war noch ziemlich ruhig. Und dann nach ein paar Monaten kamen dann diese Gruppen von Rebellen. Man hat sie Seleka genannt. Das bedeutet ein Bund, eine Gruppe, die zusammengekommen ist und wollte die Macht zu übernehmen. Die sind dann mit Waffen nach Bangui gekommen. Und genau 2013 sind sie an die Macht gelangt. Und das war nicht leicht für uns, die dort waren. Die sind zu uns in den Gemeinden gekommen und dann ja Autos weggenommen. Einige Gebiete haben sie Kirchen zerstört, Menschen umgebracht und eigentlich das Land geplündert. So, das war wirklich nicht leicht für uns. Als Missionare auch, wir haben dann gemeinsam mit den Menschen, die dort waren, gelitten. Ja, also das stelle ich mir ziemlich schrecklich vor. Was macht man denn da als Priester oder als Missionar konkret, um den Menschen zu helfen? Wie ich jetzt gesagt habe, man bereitet sich nicht auf den Krieg vor. Das ist eigentlich plötzlich gekommen. Wir waren nicht vorbereitet und plötzlich kamen auch ungefähr 6.000 Menschen zu uns. Flüchtlinge. In die Pfarrei. Ne? Ja, Flüchtlinge. Mhm. Die wurden von zu Hause eigentlich weggetrieben und dann sind sie zu uns in die Pfarrei gekommen, 6.000 Menschen. Und die sind bei uns geblieben von 2013 bis 2017. Tag und Nacht waren diese Leute bei uns. Und natürlich als Priester manchmal ist es schwierig, dass man alle Erwartungen von den Menschen erfüllt. Manchmal, wenn man Priester ist, denkt man, dass der Priester kann alle Sachen machen. Zum Beispiel, es gab kranke Leute, die da waren und dann sind sie zu uns gekommen und irgendwie mussten wir dann Lösungen finden für diese Leute. Und ich habe Theologie und Philosophie studiert. Und irgendwann musste ich lernen, wie man Menschen, Frauen bei der Geburt helfen kann. Mhm. Und das habe ich in einer kurzen Zeit gelernt und habe ungefähr 37 Frauen geholfen, die Kinder in die Welt zu bringen. Das sind Sachen, die man sich nicht dafür vorbereitet und ist so eigentlich gekommen. Die Flüchtlinge, die da bei uns waren, die hatten nichts mit ihnen, müssten dann irgendwie Möglichkeiten suchen für die Nahrung, Wasser und dann auch für die Kinder, die da waren, dass sie eigentlich gut untergebracht werden. Ja. Also ein schönes Beispiel dafür, wie die Priester wahre Hirten sind und den Menschen in allen täglichen Dingen beistehen. Aber das war ja sicherlich auch nicht ungefährlich. Und ich habe gelesen, Sie wurden auch bei einem Überfall mal schwer verletzt. Wie war denn das? Ja, manchmal ist es mir leid. Ja, das war am 3.4.2014. Ich war in der Nähe von der Pfarrei und ja, kam eine Gruppe von bewaffneten Männern. Die wollten ein Mädchen dort in der Nähe von der Pfarrei umbringen. Dann habe ich versucht zu intervenieren und dann hat man mich mit einem Messer schwer verletzt. Ja, dann natürlich musste ich dann ein paar Monate Zeit nehmen, um noch die Wunde heilen zu lassen. Ja. Ja, Sie waren dann, glaube ich, wieder in Europa zur Regeneration. Sie sind dann aber zurückgekehrt. Was hat Sie denn motiviert nach dieser schlimmen Erfahrung? Ja, was ich gelernt habe, dass wenn man miteinander Zeit verbringt, vor allem wenn man miteinander leidet, dann ist die Beziehung tiefer. Mit den Menschen dort haben wir gemeinsam gelitten, haben wir schwierige Momente miteinander durchgemacht. Und so ist wirklich eine gute Beziehung entstanden und wir haben ja diese Enge zueinander gehabt und ich habe mich gefühlt, als ob ich zu Hause bei diesen Menschen wäre und gerne bin ich zurückgekehrt und ich habe ein Gefühl, dass meine Familie war dort, die sind zu meiner Familie geworden. Und bis heute haben wir noch eine sehr enge Beziehung zueinander, vor allem weil wir viel gemeinsam gelitten haben. Ja, danke, Pater Moses, für diese ersten Einblicke in Ihr Leben als Missionar. Gleich geht es hier bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb weiter mit der Vorstellung der Zentralafrikanischen Republik. Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören das Magazin Weltkirche aktuell. Heute mit unserem Gast, Pater Moses Oti. Er ist gebürtiger Uganda, hat aber lange Jahre in der Zentralafrikanischen Republik gelebt. Und dieses Land, Pater Moses, wollen wir unseren Hörern jetzt ein wenig vorstellen. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Besondere an der Zentralafrikanischen Republik? Die Zentralafrikanische Republik ist ein riesiges Land mit ungefähr 623.000 Quadratkilometern. Das ist fast wie Frankreich und Belgien zusammen. Ein Land, das sehr reich ist an Bodenschätzen und Regenwäldern. Die Zentralafrikanische Republik zeichnet sich durch ihr grünes Land und die Gastfreundschaft ihrer Menschen aus. Schon bei der Landung im Flugzeug haben sie das Gefühl, in einer grünen, authentischen und ursprünglichen Region anzukommen, die noch nicht so sehr von menschlichen Aktivitäten beschädigt ist. Auf der Straße begegnen sie lächelnden, freundlichen Menschen, was oft im Gegensatz zu dem hellen steht, in dem viele von ihnen leben. Und der Name B-Afrika ist in Sango. B bedeutet Herz, Afrika, das Herz Afrika. Das Herz Afrika, weil das Land eigentlich steht fast in der Mitte von Afrika. Und auch weil die Menschen wirklich sehr herzlich sind, die Menschen sehr freundlich sind. So ist die Zentralafrikanische Republik. Ja. Und es ist auch ein ressourcenreiches Land. Ist das Fluch und Segen zugleich? Ja, der immense Reichtum des Landes sollte eigentlich ein Segen sein. Denn wenn er genutzt und gut verteilt würde, würde die Bevölkerung des Landes zu den wohlhabendsten der Welt gehören. Leider scheinen diese Ressourcen im Moment eher ein Fluch zu sein, dass sie dem Land alle möglichen Gefahren bringen und verschiedene große Mächte dazu führen, das Land und seine Bewohner ohne Skrupel auszubeuten. Es gibt verschiedene Gruppen jetzt in Zentralafrika, nicht nur von Afrika, aber auch von anderen Ländern. Zum Beispiel gibt es Gruppen aus Russland, Die Chinesen sind dabei, die Inder sind da und von mehreren afrikanischen Ländern auch, ja. Wie ist denn die aktuelle Lage dort? Man hört ja nicht mehr ganz so viel in den Medien bei uns. Ist das ein gutes Zeichen? Die aktuelle Situation in der Zentralafrikanischen Republik ist die eines Landes, das allmählich aus einer langen Krise mit geschwächten Institutionen und einer absterbenden Wirtschaft hervorgeht. In den letzten 5 Jahren wurden viele Anstrengungen im Sicherheitsbereich unternommen, wo etwa 80% des Territoriums von der Zentralmacht kontrolliert werden. Und trotz der Präsenz bewaffneter Gruppen, die zwar zunehmend geschwächt sind, aber der Bevölkerung in abgelegenen Gebieten weiterhin Leid zufügen. Es gibt weiterhin eine starke Präsenz von UNO-Soldaten, die sind ungefähr 12.000, die noch im Land sind. Die werden auch geholfen von Fachkräften aus Europa. Und es gibt diese Gruppe aus Ruanda und Russland, die auch sind. Ja, man kann sagen, die Leute können sich fast jetzt überall bewegen. Aber leider, die Rebellen sind immer noch da und fast alle Gruppen sind noch bewaffnet. Es kann plötzlich noch zu einem Krieg auch führen, weil diese Gruppen noch bewaffnet sind. Ja, so ist die aktuelle Lage in der Zentralafrikanischen Republik. Welche Rolle spielt denn die Kirche in einem solchen Umfeld, wo ja die staatlichen Strukturen oft auch versagen? Ist sie so etwas wie eine Art Hoffnungsschimmer? Ja, die Kirche ist eigentlich die einzige Hoffnung für die Menschen, die dort leben. Weil nur die Kirche ist fast überall im Land. Es gab eine Zeit, wo die Regierung war begrenzt nur in Bangui, in der Hauptstadt. Aber die Kirche ist fast überall. Die Priester, die Missionare, die einheimischen Priester sind fast überall im Land verstreut und die sind dort geblieben, die sind nicht weg von den Menschen während des Krieges, nicht weggelaufen, die sind dort bei den Menschen geblieben. Und weil die Kirche eigentlich die Menschen nahe stehen, ist die Kirche die einzige Hoffnung für die Menschen, die dort sind. Und die Kirche versucht immer Möglichkeiten für den Menschen zu finden, zum Beispiel mit Gruppen hier und da, Nahrung für die Menschen zu finden oder medizinische Hilfe für die Menschen auch. So, die Kirche ist fast alles in Zentralafrika. Und wenn die Kirche nicht hier wäre, ich glaube, wäre die Lage anders. Sie haben ja eben auch schon über Ihre eigene Arbeit berichtet, was Sie alles tun mussten, um den Menschen Beistand zu liefern. Dennoch, nach einer solchen Phase, wo es so viel Gewalt und Leid gegeben hat, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite der Bürgerkriegsparteien und viele Menschen sicherlich auch Traumata erlitten haben, wie wichtig ist denn da die Friedensarbeit der Kirche vor dem Hintergrund der Versöhnung und auch natürlich vor dem Hintergrund, dass viele Menschen eben diese Traumata erlitten haben? Ja, die Kirche versucht durch viele Gruppen, auch viele Leute, die da sind, die mitarbeiten, Wege zu finden für den Frieden, für die Versöhnung auch. Wir haben in der Pfarre, wo ich gearbeitet habe, eine Gruppe von jungen Leuten, die schon am Anfang des Krieges immer die Begleitung von jungen Leuten gemacht haben, weil viele junge Leute werden manipuliert und die versuchen dann positive Nachrichten zu diesen Leuten zu bringen, damit sie nicht von den anderen manipuliert werden. Die Kirche hat auch versucht, Kontakte zu den anderen Religionen aufzunehmen. Zum Beispiel der Kardinal von Bangui hat immer mit den Muslimen oder mit der evangelischen Kirche auch in Zentralafrika zusammengearbeitet, dass sie als religiöse Leader zusammen gesehen werden, dass man weiß, dass der Krieg ist nicht ein religiöser Krieg, sondern es kommt vielmehr von einer Manipulation. So, die Kirche hat immer versucht, Wege zu Menschen zu finden und für den Frieden zu arbeiten und vor allem, dass man das gemeinsam macht. nicht nur die katholische Kirche, aber auch, dass man mit den anderen religiösen Gruppen zusammenarbeitet. Hm. Also das ist einerseits dieser Dialog auf einer höheren Ebene. Gibt es den denn auch im alltäglichen Leben? Welche Rolle spielen zum Beispiel die Gläubigen in der Friedensarbeit und bei der Versöhnung? Bei der Versöhnung, die Gläubigen sind auch in der Gemeinde, wo ich war, die sind wirklich sehr beteiligt, dass sie auch Zugang zu den anderen finden. Wir haben Momente organisiert in der Gemeinde, das ist vor allem von den Laien organisiert worden war, dass die Mitglieder der Gemeinde Kontakten zu den Muslimen, die neben uns gewohnt haben, aufgenommen haben und dann Sachen miteinander gemacht, zum Beispiel Fortbildung gemeinsam gemacht. Und die Jugendgruppen, wir haben Jugendgruppen, die immer zu uns dann von der muslimischen Seite gekommen sind und mit unseren jungen Leuten dann zum Beispiel Sachen zu Cinema oder Filme zusammen gedreht haben und Filme wegen Frieden und ja auch eine Zusammenarbeit für die Umwelt. Wir haben immer Themen mit diesen jungen Leuten diskutiert und auch wenn wir Feste in der Gemeinde hatten, sind die Muslime auch gekommen und die haben mit uns gefeiert und die haben uns auch oft eingeladen, wenn sie Feste haben. Ja. Heutzutage geraten viele junge Menschen in die Fänge von Terroristen, weil man ihnen einfach Geld anbietet, um gewisse Taten auszuführen. Und die Kirche hat ja immer wieder betont, wie wichtig vor diesem Hintergrund Bildung ist. Was tut denn die Kirche in diesem Bildungssektor und ist sie erfolgreich mit ihrer Bildungsarbeit? Das war nicht leicht in der Zentralafrikanischen Republik, weil eigentlich am Anfang, es gab fast Krieg überall. Die Leute waren in Flüchtlingslagern, fast in den Kirchen, fast überall im Land. Aber die Kirche hat immer versucht, auch in diesen Flüchtlingslagern, dass man Menschen findet, dass die Kinder beschäftigen sollten für die Ausbildung. Es gibt Gebiete des Landes, wo 8 Jahre lang die Kinder nicht in die Schule gehen konnten, weil ja überall war gefährlich. Und die Kirche versucht immer mit den Schulen, die von den Kirchen geleitet werden, die jungen Leute weiterzubilden, sich ausbilden lassen und dann einige, die sehr gut sind, woanders auch zu schicken in Länder, wo Möglichkeiten vielleicht da sind, Nachbarländer wie Kamerun oder Senegal oder auch Kongo, vielleicht wo die Ausbildung dort besser ist. Es ist nicht leicht in so einem Land wie Zentralafrika, wo viele Sachen sind in Bangui konzentriert und dann mit dem Krieg wurden viele Sachen von den Kirchen zerstört, die Schulen wurden zerstört oder Gesundheitszentren weit weg von Bangui wurden zerstört. Aber die Kirche hat nicht aufgegeben, Menschen zu bilden. Die Kirche ist immer in der Nähe von den Menschen für eine gute Ausbildung für die Zukunft, weil ohne Ausbildung sind wirklich Leute manipulierbar. Viele von den jungen Leuten, die keine Perspektive hatten, sind Rebellen geworden und ja, haben dann eigentlich auch viel Negatives im Land gebracht. Ja. Arbeiten Sie auch mit ausländischen Hilfsorganisationen zusammen und welche Hilfe ist Ihnen denn da wichtig? Was soll in der Zentralafrikanischen Republik neben der Bildung, die natürlich ein wesentliches Element ist, aufgebaut werden? Neben der Bildung eigentlich die medizinische Hilfe fällt viel im Land. Damals während des Krieges, wie gesagt habe, bei uns in der Gemeinde gab es 6.000 Leute und wir hatten keine Ärzte, Krankenschwester oder Leute, die Menschen pflegen konnten. Deswegen musste ich auch etwas lernen, um Menschen zu helfen. Und der Papst ist Ende 2015 nach Zentralafrika gereist und er hat gesehen auch, wie es schwierig ist, dass die Menschen eine medizinische Besorgung im Land bekommen und hat etwas für die Kinder dort begonnen, weil er hat gesehen, wie die Kinder dort gelitten haben und bis jetzt Vatikan macht viel eigentlich für die Kinder in der Zentralafrikanischen Republik. In der Gemeinde, wo ich gearbeitet habe, haben wir eine Ausbildung von den Komboni-Missionaren von Ärzten begonnen. Und wir haben ungefähr jetzt 25 Ärzte, die von uns ausgebildet worden sind. Und jetzt sind wir dabei, auch ein Krankenhaus dort aufzubauen. Und es gibt Leute, die jetzt versuchen, auch uns zu helfen, das aufzubauen. Aber es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Und es gibt Gebiete auch, wo überhaupt die Ärzte nicht dorthin kommen. Und seit 2 Jahren gehen diese Gruppe von Ärzten in diese Gebiete, um Menschen dort zu helfen. Im Jahr machen wir 4-5 Mal die mobile Klinik, wo die Ärzte kommen und bleiben 4-5 Tage. Und dann die Fälle, die ganz schwierig sind, dann bringen sie nach Bangui und die werden dort geholfen. Ein Beispiel, das wir voriges Jahr erlebt haben, sind die Ärzte dann in einem Dorf gekommen und es gab ein Kind ungefähr 7-8 Jahre alt. Die haben entdeckt, dass er blind war. Aber die haben gesehen, dass man das heilen kann. Man kann operieren. Das Kind konnte noch sehen, konnte nachher sehen. Und die haben das Kind nach Bangui gebracht, operiert. Und jetzt, wie ein Wunder für das Kind. Und der hat sich sehr gefreut. Und jetzt sagt er zu den Ärzten, der möchte Augenarzt werden, um anderen Kindern zu helfen, damit sie sehen. Und jetzt hat er begonnen, mit 8 Jahren in die Schule zu gehen. Früher war er nur so im Dorf. Ja. So, deswegen, neben der Bildung brauchen wir wirklich viel medizinische Hilfe in der Zentralafrikanischen Republik. Die Nächstenliebe wirkt also und pflanzt sich fort. Ein sehr starkes Zeugnis, wie ich finde, von unserem heutigen Gast, dem Komboni-Missionar Pater Moses Oti, hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sie hören das Magazin Weltkirche aktuell und da würde ich Pater Moses gegen Ende unseres Gespräches gerne noch nach vorne blicken. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Zentralafrikanischen Republik und auch die Zukunft der Kirche dort als Hoffnungsträger? Haben auch Sie Hoffnung, was die Zukunft anbelangt? Ja, oft höre ich hier Menschen sagen, dass die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Aber in Afrika sagt man, die Hoffnung stirbt nie, die Hoffnung bleibt nie. Immer. Ja, und ich bin sehr, sehr optimistisch. Die Zentralafrikanische Kirche ist eine sehr junge Kirche. Vor ein paar Wochen haben wir 130 Jahre gefeiert. Es ist wirklich eine junge Kirche. Und ich glaube, es gibt eine Möglichkeit für eine bessere Zukunft. Und ich glaube, was wir brauchen, ist viel Begleitung, dass die Kirche in Afrika auch noch irgendwie begleitet wird. Und vor allem auch für das Land. Es gibt sicher viele Leute, viele Gruppen im Land zurzeit, die viel helfen für den Frieden. Ich glaube, dass ja, diese Gruppe sind viel mehr ausländische Gruppen. Soldaten, kann ich so sagen. Bin ich sicher, auf nur mit den Waffen reicht es, Frieden im Land zu bringen. Mhm. Natürlich mit der Geschichte von Russland, was wir jetzt hören, und diese Gruppen von Wagner, die auch eigentlich stark in Zentralafrika präsent sind. Das ist auch eine Sache, die ein bisschen Sorge bringt. Und wie gesagt, wir hoffen, dass die Lage besser werden wird. Ja. Also es lohnt sich weiterhin ein Auge drauf zu werfen und natürlich auch füreinander zu beten. Pater Moses, genau. Ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Sie leben seit 2021 in Graz, wo Sie gerade ein Doktoratsstudium in Liturgiewissenschaften absolvieren, aber auch in der Seelsorge tätig sind. Wie geht es denn bei Ihnen weiter? Ja, wie Sie wissen, dass ich Missionar bin, Komboni-Missionar bin. Wir sind sehr von unseren Vorgesetzten abhängig. Ich habe keine persönlichen Pläne. Ich bin bereit, wenn man mir sagt, ja, Moses, es ist not in so ein Land. Wir wollen, dass du dorthin gehst. Gerne bin ich bereit, dorthin zu gehen, wo not ist oder wo man will, dass ich dort beitragen kann für eine bessere Welt und weiter eigentlich mein Glauben mit den Menschen dort zu teilen. Ja. Ja, und wo auch immer das sein mag, wünschen wir Ihnen dafür von Herzen alles Gute und Gottes Segen. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und diese Einblicke in das Leben, in das kirchliche Leben von der Zentralafrikanischen Republik. Vergelt's Gott. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen auch. Ja. Mit Pater Moses Oti, einem Komboni-Missionar, der 10 Jahre lang in der Zentralafrikanischen Republik tätig war, habe ich heute gesprochen für Weltkirche aktuell. Bleiben Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Gleich geht es hier auf Radio Horeb weiter mit der Vorstellung einer weltweiten Gebetskampagne für Myanmar. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria Deutschschweiz. Um Myanmar ist es still geworden in der deutschen Öffentlichkeit, nicht aber bei uns. Wir wollen sprechen über das südostasiatische Land, denn Kirche in Not, das päpstliche Hilfswerk, hat für den 1. Februar zu einem 24-stündigen Gebetstag aufgerufen, um ein Zeichen der Solidarität und Hoffnung zu setzen. Warum dieser Tag so wichtig ist und wie auch wir helfen können, darüber spreche ich jetzt mit Florian Ripka, dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Hallo, herzlich willkommen, Herr Ripka. Hallo, Herr Niggewöhner. Herr Ripka, am 1. Februar wird es einen Weltgebetstag für Myanmar geben. Warum wurde gerade dieser Tag gewählt und welche symbolische Bedeutung hat er? Nun, am 1. Februar begehen wir den etwas traurigen 4. Jahrestag des Militärputsches in Myanmar. 2011 stürzte das Militär eine Regierung, die eine teilweise Demokratisierung angestrebt hat. Und das ist seit 2021 vorbei. Und es ist schon eine sehr autoritäre Regierung, die dort herrscht und sie auch einen gewissen ethno-nationalen Ansatz verfolgt. Also das heißt, das ist ja ein hauptsächlich buddhistisches Land. Die Christen machen nur ungefähr 5-6% aus und davon auch nur 1%, also insgesamt 1% an der Bevölkerung sind wohl Katholiken. Und Minderheiten sind nicht gern gesehen in diesem Land und auch den Christen geht es sehr schlecht. Also am 1. Februar 2021 war eben dieser Militärputsch, der zu großen Unruhen und zu großen Belastungen für unsere christlichen Brüder und Schwestern gefolgt hat. Was weiß man denn über die Lage dort? Hat sich die Menschenrechtslage in diesen 4 Jahren verschlechtert? Ja, also auf alle Fälle. Also die Militärregierung hat schon geschaut, dass sie ihre Macht natürlich ausbaut und dass Kirchen und alle möglichen religiösen Einrichtungen unter ihrer Kontrolle sind. Wir haben zum einen ja den großen Bericht Religionsfreiheit weltweit, der schon das Land mit Verfolgung klassifiziert. Also das heißt, das ist schon ein hoher Grad an Unfreiheit und an Verfolgung. Und auch der Papst hat sich ja auch schon mehrfach besorgt über die Lage in Myanmar ausgedrückt. Also ganz allgemein, dieser Putsch war ein schwerer Rückschlag für die Religions- und die Glaubensfreiheit in Myanmar. Es war schon vorher nicht einfach und unterschwellig war Intoleranz in dem Land vorhanden. Aber diese Spannungen haben sich natürlich weiter verfestigt. Es wird gehetzt, vor allem gegen Muslime, aber auch gegen Christen im ganzen Land. Auch die bekannte Rohingya-Problematik, also dieser Sturm gegen diesen muslimischen Volksstamm, hat ja dort auch stattgefunden. Es hat in dieser Zwischenzeit, also vor dem Putsch, mal kurz so ausgesehen, als ob sowas wie einen interreligiösen Dialog geben würde. Aber das ist mit dem neuen Militärregime überhaupt nicht mehr möglich. Das lässt es überhaupt nicht zu. Und wie gesagt, also diese Diktatur lässt sich zum Teil von einer ethnisch-religiösen und nationalistischen Ideologie leiten. Und die Religionsfreiheit wird vermutlich sich nicht bessern, genauso wie die Lage der anderen Menschenrechte. Also zu dem Schluss kommt zumindest der Bericht Religionsfreiheit weltweit von Kirche in Not und auch das jetzt gerade neu herausgekommene Heft Verfolgt und Vergessen. Mhm. Können Sie als Hilfswerk Kirche in Not denn jetzt überhaupt irgendetwas tun? Können Sie Kontakt halten zu den Projektpartnern? Es ist so, dass wir in Myanmar schon Kontakte haben, aber wir dürfen natürlich da ganz wenig darüber sagen, um die Leute da nicht in Gefahr zu bringen. Aber unsere geschäftsführende Präsidentin Regina Lynch hat eben auch vor kurzem gesagt, dass sie selber auch tief betroffen ist von der Situation. Und wir haben mitbekommen, dass die Menschen unter Bombenangriffen, unter Hunger, unter fehlendem Strom und unter Armut leiden, dass Priester und Ordensleute häufig tagelang unterwegs sind, um entlegene Gemeinden zu erreichen, und das alles oft unter Lebensgefahr. Und sie setzen ihre Arbeit fort, sagt Regina Lynch. Und ja, sie bitten uns, dass wir für sie beten. Und das ist auch jetzt der Anlass für diesen Gebetstag. Das ist der Anlass, an diesem eher traurigen Tag für die Menschen, für die Christen in Myanmar zu beten, dass sie durchhalten und dass sie ja dieses Martyrium mit Gottes Kraft erleiden können. Also das Gebet als Band unter den Christen weltweit. Und jetzt am 1. Februar soll speziell für Myanmar gebetet werden. Wie soll denn dieser Gebetstag ablaufen? Das Wichtigste ist, unsere Brüder und Schwestern aus Myanmar dem Herrn anzuvertrauen. Wie man das machen möchte, ist vollkommen offen, denn Gott hört unsere Gebete. Also es können Pfarreien, Gruppen oder Einzelpersonen teilnehmen. Man kann zum Beispiel in einer Pfarrei eine Anbetungsstunde vor dem Allerheiligsten organisieren. Man kann aber auch einen Rosenkranz oder ein Gesetz des Rosenkranzes beten, wenn man das alleine machen möchte. Man kann auch einfach in die Kirche gehen, eine Kerze anzünden für die Menschen in Myanmar und sie der Mutter Gottes anvertrauen. Also wie wir eben zu Gott sprechen, so sollen wir auch zu ihm sprechen und ihm die Menschen aus Myanmar ihm anvertrauen. Und ich glaube, da hat jeder von uns seine eigene Spiritualität und seinen eigenen Zugang und seine eigene Lieblingsandacht. Also ich persönlich mag ja den Rosenkranz sehr gerne und werde da auch im Rosenkranz oder auch vor der Anbetung an diesem Tag die Menschen aus Myanmar vor Gott bringen. Schön ist es halt, wenn sich mehrere Menschen zusammentun, und es freut mich natürlich auch, dass hier auf Radio Horeb sich ganz viele bestimmt anschließen werden. Das Gebet kann viel bewegen, und am 1. Februar findet der Weltgebetstag für Myanmar statt. Er erinnert uns auch daran, dass wir als Christen alle Glieder eines Leibes sind und wir daher unsere Schwestern und Brüder in der Not nicht vergessen sollten. Mehr zu dieser gerade vorgestellten Gebetsaktion finden Sie auf der Webseite von Kirche in Not unter www.kircheinnot.de. Dort gibt es auch ein spezielles Gebet für Myanmar zum Ausdrucken. Vielen Dank, Herr Ripka, und alles Gute für diesen Gebetstag und bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen, Herr Niggewöhner, und ich danke Ihnen allen für Ihr Gebet, die Sie hier auf Radio Horeb zugehört haben. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Nachruf. Wer unter dem Kreuz des Sohnes steht, wird nicht in den Strudel Ideologien und falschen Prophetien hineingerissen. Maria, ein großer Teil der Menschheit, weiß nicht, dass Maria ihre ganz persönliche Mutter ist. Rund um den Globus berichten heute die Medien von lebensbedrohenden Gefahren, die täglich beängstigend zunehmen. Maria gibt uns wie in Fatima einen unfehlbaren Rettungsplan. In ihrer Strategie der großen Weltaktion, wie sie sagt, sollen alle Völker involviert werden. Wir Christen, die wir das wissen, haben eine große Verantwortung. Die Völker sollen später nicht sagen können: Ihr habt gewusst, wie man diese große Weltkatastrophe hätte verhindern können, und ihr habt es uns nicht gesagt. Diese Stimme gehörte Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb haben es ja vielleicht schon mitbekommen. Der beliebte Referent, Glaubenszeuge, leidenschaftliche Pilgerführer und Marienverehrer, wie wir gerade gehört haben, ist am 18. Januar im Alter von 85 Jahren verstorben. Dr. Fleckenstein war auch ein regelmäßiger Gast in unseren Sendungen, und er berichtete immer mit viel Herz und Begeisterung aus Jerusalem, wo er seit 1981 lebte. Er verstand sich als Brückenbauer zwischen den biblischen Städten und den Pilgern aus aller Welt, und er hat unzählige Menschen inspiriert. Seine Bücher über die Geschichte, Archäologie und spirituelle Bedeutung der heiligen Orte Israels haben auch vielen Menschen einen tieferen Zugang zum Glauben eröffnet. Mit fundiertem Wissen und großer Hingabe führte er Pilgergruppen an die Orte, an denen das Evangelium lebendig wird. Und noch vor wenigen Monaten verfasste er eine Ausgabe unserer Faltblattreihe Glaubenskompass über die heilige Mirjam von Abilin, die ja auch Patronin des Heiligen Landes ist. Und das war sozusagen sein Vermächtnis an uns. Dieses Faltblatt können Sie übrigens kostenlos bei Kirche in Not anfordern. Möge Dr. Fleckenstein nun selbst am Thron Gottes ein Fürsprecher für alle Hörer von Radio Horeb sein. In diesem Sinne danke ich Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Weltkirche aktuell. Am Mikrofon war Ihr Volker Niggewöhner.